Ja, das ist Musik gewesen. Und ich möchte sagen, also so Musik hat man vor ein paar Jahren auch schon gemacht. Aber man hat sie im Studio gemacht und man hat sie nicht können daheim machen auf dem eigenen Computer. Das ist schon fast ganz unmöglich gewesen, weil erstens mal sind die Geräte gar nicht erschwinglich gewesen. Aber wenn ich das sehe bei euch und jetzt so rausgespürt habe, was ihr gesagt habt, muss man da viel improvisieren. Das heisst, man hat nicht immer die High-Tech-Geräte, die im Studio rumstehen. Man hat nicht Sampler, die tausende Franken kosten. Wie viel Geld braucht man eigentlich zum Anfang, um bei euch einsteigen? Was muss man ausgeben und was braucht man denn wirklich? Also den Computer haben wir gehört, Laufwerk und so, aber was kostet das überhaupt? Ja, also zu meiner Zeit, als ich da Amiga gekauft habe, habe ich etwa 3000 Franken gezahlt. Bin dort in die Lehre gegangen, oder als mir so abgestottert, Monat für Monat, nie einen Stutz auf der Seite, aber jetzt habe ich es. Ja, und, wo Musik so Soundsampler. Also, was man braucht, um Musik zu machen, ist dann einfach ein Computer, Monitor und so ein Soundsampler. Das kostet ungefähr 100 bis 300 Franken. Je Was ist denn das nachdem. für ein Soundsampler? Das ist einfach so ein kleines Modul, also so ein Kästchen mit ein bisschen Elektronik. Und wie Einfach. das dran hängt oder im Computer integriert? Muss man das reinlöten oder ist das ganz einfach zum Anstecken, oder? Ja, man kann es nur einstecken, entweder Druckerausgang oder so wird unterstützt, eventuell Joystick, also dort, wo man kann die Spielknüppel Ja, die kennen sie einstecken, ja gut, die Joysticks, oder? Die ne? kennen wir Ja, das sind die ja. chinesischen Essstäbchen eigentlich für die moderne Jugend, hätte es geheissen. Ja. Aber ja, okay. Also, jetzt wissen wir also, der Einstieg ist nicht so einfach. Man muss da einiges auf die Seite legen und man kann nichts nicht gerade reinschiessen und so viel anlegen. Aber mit Kollegen und mit Hilfe und mit ein bisschen Mischeln und so, wenn man das sagt, kann man da irgendwie schon etwas zusammenbauen. Das heisst, die löten da mich selbst auch um am Computer, oder? Ja, also ich eigentlich weniger, aber der Stress, glaube ich schon. Ja, die haben da einen speziellen Mann, der da spezialisiert ist auf das. Jeder hat sein Gebiet, wenn ich das sehe. Und das ist ganz gut aufteilt. Jetzt sag mir doch mal, was macht ihr denn so am Computer? Macht ihr auf und lötet? Habt ihr nicht Angst, dass etwas kaputt geht oder dass etwas, eine Lötstelle denen gut ist oder dass da etwas zerstört? Das ist ja heikel. Ja, also es ist schon nicht gerade so, dass man einfach den Computer aufmacht und hier und da mal etwas reinlötet. Also, man sieht dann auch manchmal Heftchen, Schaltpläne und so, und dann probiert man das nachzubauen. Man könnte dann zum Beispiel, Speicherabschaltung einbauen, das ist nicht allzu schwer. Wobei, so grosse Sachen traue ich mich auch nicht gerade an, es könnte schnell mal etwas kaputt gehen. Aber wenn ihr etwas nicht wisst selber, habt ihr da Bezugspersonen, die ihr fragen könnt, die da ein bisschen sattelfester sind, oder die ihr dann das auf Umweg wieder selber ausdifflen? Also ich kenne jetzt gerade niemanden, wo da so ein Also, die machen alles selber. Das sehe ich jetzt da ganz klar. Ja, gut. Jetzt, wegen der Gruppe. Wir haben vorher gehört, Gruppe. Es gibt mehrere Gruppen in Zürich. Oder Umgebung. Oder in der Schweiz, wo so Sachen machen. Habt ihr Kontakt mit denen? Ja, also es ist so, dass es nicht nur Gruppen gibt wie mir, wo ausschließlich jetzt Demos programmiert, wobei wir machen auch andere Sachen, kommen dann noch später dazu. Aber ja, es gibt auch andere Gruppen. Also zuerst will ich vielleicht mal sagen, dass Computerhysterie, also Freaks gibt es eigentlich auf der ganzen Welt, kann man gerade mal so sagen. Wir haben Kontakt bis auf Australien runter, brieflich oder immer mit, wo man unsere Demos schickt und so. Ja, und gibt's einfach verschiedene Gruppen Leute, oder? Wir sind jetzt einfach eine Gruppe, die jetzt vorwiegend Demos macht und andere Sachen ein bisschen. Aber dann gibt's einen grossen Teil von Gruppen, die mit Modem arbeitet. Das ist einfach Datenfernübertragung, DFÜ, per Telefon. Die importieren eigentlich die neuen crackten Spiele aus den Staaten nach Europa. Und ja, das ist eigentlich jetzt auch noch ein recht wichtiger Teil geworden in der Szene. Dann gibt's noch die alteingesessenen Cracker, die nach altem Verfahren Kopierschutz entfernen von neuen Originalprogrammen. Also entfernen, ich verstand das richtig. Das heisst nicht einfach, dass man an der Diskette muss ein Häkchen stellen oder entfernen, sondern dass man zuerst einmal das Programm auflistet im Computer und dann einmal schaut, wie das läuft, wo der Anfang ist, was für Hindernisse eingebaut worden sind und dann das sucht, Ja, oder? genau, also Wo die das. Sperre drinnen ist. Ja, Die also. befinden wir ja nicht sicher nicht gerade am Anfang, oder? Nein, nein, also darum gibt es ja nicht allzu viele gute Gruppen, die das machen will. Also es braucht da schon einen grossen Teil Erfahrung, weil es eben also einfach ist es nicht. Und man braucht dann auch noch Kontakt zum Original überkommen, oder? Das sind dann einfach größtenteils Löcher, die es hat in den Softwarehäusern. Also ich meine, so Gruppen bezieht das ja auch nicht original für je 100 Franken ein Programm, das möchte. Ja, du sagst jetzt immer 100 Franken und so, aber ich weiss doch, dass heutzutage Spiele, wenn du gut Spiele willst, sag mal eins von den aktuellen, wir dürfen es ja nennen, da Populous oder so, das kostet doch 80 Franken schon im Laden. Und ein Anwenderprogramm für die Amiga, das kostet doch ein gutes Programm, wo ein bisschen professioneller ist als ein normales, kostet doch da auch schon 600, 700 Franken bis 1000 Franken. Ich würde sagen, ein Occasion IBM-Programm, Textverarbeitung oder irgendwie ein sonstes Programm, das ist doch schon Occasion auf 8.000, 9.000 Franken. Ja, wobei wir müssen jetzt da schon den Unterschied machen zu der IBM-Welt, oder? Die professionelle Datenverarbeitung und so, das ist natürlich alles schon sehr teuer, was es da gibt. Und auf Amiga gibt es natürlich auch gute Anwenderprogramme, wo ihre bis zu 200 Franken, 300 Franken kosten, aber das ist eher die Seltenheit. Also. Ja. Ja, es ist natürlich schon so, wenn man will, mit einem grossen System einsteigen, sei das IBM oder Apple oder was gerade aktuell ist oder aktueller wird, dass man da am besten fährt, wenn man natürlich in einer Firma schafft, wo das System hat, dass man dort kann schon gewisse Sachen lernen am Computer, weil nur einen Computer zu tun und man hat keine Bezugsperson und man fährt da, das bringt ja gar nichts. Oder bin ich da nicht richtig? Ja, also ich meine, Amiga-User treffen zum Beispiel jetzt eben konkret noch recht viel. Oder kann man überall in einen Laden gehen, WLAN oder so, wo es die Amiga hat, und da trifft man. Und die wissen entscheiden und die geben dem auch recht die Auskunft. Oder sind die gar nicht an Schuhe? Ich meine nicht Verkäufer, sondern eben die, die anderen Freaks, die jetzt am Computer schleichen, oder? Die dann... Die spricht mir dann einfach an und sagt, du, ich habe einen Amiga und was hast du auf ein System? Und wenn er Amiga sagt, ist natürlich der Fall. Dann ist gut, oder? Dann gibt es ein Gespräch und so haben auch ein paar von uns sich kennengelernt, so, oder? Es ist so gelaufen und die neue Software, ich will noch etwas dazu sagen zum Preis, oder? Beim Amiga ist natürlich, das kann man insofern nicht mit dem IBM vergleichen, weil da eben, das ist ein Freak-Computer, oder? Da haben jetzt, da kaufen sich meistens so Jugendliche von 15, 16 Jahren. Oder der Vater hat einen und der Sohn oder die Tochter verwenden. Oder ja, sind eben. Ja Mädchen dran am Computer. Und nicht sehr viele, aber hat es auch, oder? Und dann denke ich eigentlich, da wird mehr gecrackt, weil eben das Geld einfach nicht vorhanden ist, zum neue Original zu kaufen, oder? Weil 100 Franken sind eben recht viel Geld, oder wenn man neu in die Schule geht oder so. Ja klar, aber es ist ja nicht gestattet zu cracken, oder? Dass man Spiele, da sind ja Urheberrecht und Schutz drauf und so. Und die machen ja dann etwas, was nicht ganz gestattet ist. Ich meine, es gibt viele Sachen im Leben, die nicht ganz gestattet sind. Nein, und man macht es gern, ganz klar. Aber haben sie da nie Probleme bekommen bis jetzt? Nein, also wir arbeiten eigentlich, wenn andere Gruppen uns kontaktieren, zum Beispiel, dann tun wir eben in unseren Demos eine Adresse angeben und dann ist, das ist dann einfach ein Postlager und Adressen. Post, oder Geobox, da, ein Postlager, oder? Ja. Die haben unsere Adressen nicht in der Post und so, das gibt es eigentlich da kein Problem. Mhm. Und so schmierst du dann nach Luxemburg oder so. Ja, eben, das gibt kein Problem, oder? Klar.